zu Haus, war zufrieden mit mir. Da kamst du und hast mir von dir erzählt und von deiner Welt, von der Reise zum Regenbogen, vom Bett unter den Sternen, vom Wind, der für dich in den Bäumen singt. Es klang wunderschön und ich konnte dich verstehen, wie du wolltest. Mit einem Ziel. Ich kam nicht los von alten Gefühlen. Heut hab ich es erreicht, wie du. Du gingst allein früh am Morgen. Der Alter zog ein, dass mich nur noch die Gewohnheit hielt, hab ich bald gefühlt. Und nun folge ich deiner Spur. Der Wind zeigt mir den Weg. Und dort, wo die Wolken das Land berühren, wo Nebel sich dreht, da werd ich dich sehen. Wie du wollte ich leben, wie du frei doch mit einem Ziel. Ich kam nicht los von alten Gefühlen. Heut hab ich es erreicht, wie du. Wie du wollte ich leben, wie du, frei doch mit einem Ziel. Ich kam nicht los von alten Gefühlen, heut hab ich es erreicht, wie du.